Europa hat gewählt und alles ist so gekommen, wie vorherzusehen war. Die Machtverhältnisse wurden im Wesentlichen bestätigt, aber viele neue Parteien, viele neue Köpfe. Nach dem Wegfall einer Prozenthürde entsendet Deutschland Abgeordnete aus 13 Parteien nach Brüssel. Darunter als neue Spielerin auf der großen politischen Bühne die Alternative für Deutschland, AfD. Darunter die Satiretruppe von Herrn Sonneborn und auch Widerwärtiges wie die NPD. Die Union bleibt vorn und verliert Stimmen, die SPD bleibt Zweiter und gewinnt Stimmen und die FDP hängt weiter im tiefen Jammertal. Über diese und andere Themen wollen wir heute in der Schwarzen Stunde auf King FM mit unseren Hörern plaudern. Ich freue mich auf eure Anrufe. Am Mikrofon ist Klaus Kelle. Nach der Europawahl, wie verändert sich die politische Landschaft in Deutschland? Verändert sie sich überhaupt? Darüber wollen wir heute Abend hier auf King FM mit euch sprechen. Und unser erster Gesprächspartner am Telefon ist ein Kölner und der heißt Sebastian Krüger. Namens Sebastian. Ja, einen wunderschönen Abend, lieber Klaus. Hast du an der Europawahl teilgenommen? Ja, selbstverständlich. Meine Frau und ich haben uns das nicht entgehen lassen. Und ist Europa für euch ein wichtiges Thema? Europa ist ein wichtiges Thema, selbstverständlich. Also die Zukunft Deutschlands liegt, glaube ich, spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa. Viele haben auch davor schon gemeint, die Zukunft über die deutschen Grenzen hinaus sehen zu müssen. Aber ich denke, in unserem friedfertigen Europa liegt auf jeden Fall Deutschlands Zukunft. Wie beurteilst du das Gesamtergebnis so? Ist das so, wie du erwartet hast, so nach den Vorberichten, oder bist du doch überrascht? Also ich denke, es war sehr schwer, irgendetwas zu erwarten, weil es natürlich sehr viele Einflussfaktoren gab. Die Krise in Russland, Ukraine und. Also weniger rein hausgemachte Probleme, die auf dem Tisch lagen, sondern eben auch außenpolitische. Von daher war jetzt das, was wir vielleicht in Deutschland mit der sogenannten Alternative für Deutschland gesehen haben, als Effekt etwas, was wir nicht unbedingt als Phänomen über ganz Europa erwartet hätten. Ist das denn, ich meine, die AfD hat ja Wahlkampf gemacht oder hat sich ja gegründet aus einer gewissen Europakritik und insbesondere aus einer Gegenposition zum Handling der Euro-Schuldenkrise. Ist das eine Partei, wo du sagst, na gut, beim Europathema, da werden die weiter mitmischen, aber in den Ländern, im Bund, in den Rathäusern wird das nichts? Also ich denke, dass wir natürlich sehr interessante Persönlichkeiten in dieser sogenannten Alternative für Deutschland haben, die man über die letzten 20, 30 Jahre schon medial durchaus wahrnehmen konnte. Natürlich Hans-Olaf Henkel als ehemaligen BDI-Präsidenten, Professor Slavati und weitere andere renommierte Volkswirte, eben nicht nur Professor Lucke alleine. Aber gegründet hat sich das Ganze ja auch gerade vor dem Hintergrund dessen, dass man zum Beispiel zu den Stabilitätsmechanismen, die neu geschaffen werden sollten, Nein sagte oder auch zu Euro-Bonds Nein sagte. Das sind eher globalere Themen, also die wirklich die gesamte EU angehen, die Fiskalpolitik angehen. Auf kommunaler Ebene erwarte ich von der AfD eher weniger überraschende Ergebnisse. Wenn man sich die Ergebnisse anschaut, wir haben aus Deutschland Abgeordnete aus 13 Parteien jetzt nach Brüssel entsandt. Gut, der Spaßmensch Sonneborn, da weiß man nicht, wie lange der bleibt, oder der will ja da auch groß rotieren. Nehmen wir den mal raus, aber dann sind es 12 Parteien, die irgendwie ein ernstes Anliegen haben. Und die beiden einstmals großen Volksparteien, die Union und die SPD, sind zusammen auch nur noch so knapp über 50%. Das heißt, ist das so ein Zeichen dafür, dass die Volksparteien vielleicht erodieren und dass wir uns auf ganz neue politische Kräfte einstellen müssen? Ich denke, dass dafür in Deutschland nicht das politische Klima gegeben ist. Solche Effekte können temporär entstehen. Wenn man zum Beispiel ans linke Spektrum denkt, da gab es eine Weile die Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit, die im Westen tätig war und dann mit der SED, PDS, Nachfolgeorganisation fusionierte, die jetzt eigentlich in den Hintergrund tritt, die zwar immer noch ihre feste Stammklientel hat, aber zumindest in der medialen Wahrnehmung nicht mehr so groß vorhanden ist. Ich gehe eher davon aus, dass wir eine Konsolidierung der Volksparteien sehen werden. Ich denke, dass wir keine Zersplitterung des Spektrums sehen werden, einfach alleine, weil wir mit Weimar schon schlechte Erfahrungen gemacht haben und auch eigentlich niemand dann irgendwo hinter Weimar zurücktreten möchte. Ja, nicht Volkspartei, aber trotzdem in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eine ganz wichtige Partei war die FDP, die ja offenbar aus dem Stimmungsloch überhaupt nicht rauskommt. Abends, meinst du, dass die sich nochmal erholen werden? Es ist natürlich schwer zu diagnostizieren. Es ist so, dass wir in der SPD immer wieder Persönlichkeiten haben, die dann plötzlich sehr schnell weg sind. Das Gegenteil haben wir leider seit 10 Jahren, würde ich sagen, oder etwas länger sogar in der CDU. Es ist einfach eine Frage, wie die Persönlichkeiten sich in den großen Volksparteien entwickeln werden, denke ich. Ja. Sebastian, ich danke dir für das Gespräch und für deine Meinung. Hat Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Und alle guten Wünsche nach Köln. Tschüss. Herzlichen Dank, lieber Klaus. Vielen danke dir. Erfolg und alles Beste für King FM. Danke. Tschüss, Sebastian. Tschüss. King FM Talk Radio, die schwarze Stunde, und wir unterhalten uns heute über die Europawahl und über die politischen Folgerungen daraus. Und unser nächster Gesprächspartner am Telefon ist Bernd Reuter. Hallo Bernd, du rufst irgendwo aus Wesel an, glaube ich. Aus Wesel am schönen Niederrhein, genau so ist es. Ja, Niederrhein ist schön, das stimmt. Nicht so schön ist ja das Abschneiden deiner Partei. Ich weiß, du bist Liberaler, du bist FDP-Mitglied und ihr habt ja da mit den 3% jetzt nicht allzu viel gerissen. Was ist denn da los bei euch? Ja, das sind immer noch die Nachwirkungen der Vergangenheit. So möchte ich es mal sagen. 5 Monate nach der Bundestagswahl war, glaube ich, ein gutes Abschneiden der FDP bei der Europawahl utopisch. Wobei man dann auch wieder sagen muss, die Leute unterscheiden das schon. Bei den Kommunalwahlen, gerade auch hier am Niederrhein, hat die FDP dann doch beachtliche Ergebnisse teilweise erzielt. Das heißt also, die Basis ist nach wie vor sehr intakt bei der FDP und das stimmt mich optimistisch und zuversichtlich für die Zukunft. Ja, bleiben wir mal zunächst bei der FDP in Bezug direkt auf die Europawahl. Hätten die Liberalen nicht bei dieser ganzen Euro-Rettungsgeschichte, Staatsschuldenkrise ein deutlicheres Kontrastprogramm machen können? Also man hört auch in Kreisen von AfD-Anhängern, die dann immer vom Schäffler schwärmen und sagen, warum hat die FDP nicht da mal klare Kante gezeigt? So aus der, jetzt im Nachhinein aus der Betrachtung, hätte die FDP da klareres Profil zeigen müssen? Nein, ich glaube, wir haben gerade Richtung Europa ein vernünftiges Profil, das momentan, ich sag mal, das Profil der FDP im Allgemeinen und die Wahrnehmung der FDP nicht sonderlich gut ist. Da hätten auch, ich sag mal, zugespitztere Forderungen Richtung Europa oder falsche Forderungen Richtung EU auch kein deut besseres Ergebnis bekommen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dann hätten sich auch noch die restlichen Wähler von uns abgewendet, weil das hätte überhaupt keinen Sinn gehabt. Ja, was muss denn passieren, damit die FDP wieder auf die Beine kommt? Ich meine, ihr habt eine smarte Doppelspitze mit Lindner und Kubicki, ihr habt einen guten Kandidaten für die Europawahl gehabt und trotzdem 3%. Warum funktioniert das nicht? Ist es einfach nur eine Frage, dass die Zeit zu gering war bisher, oder muss da mehr passieren? Nein, es hat durchaus was mit der Zeit zu tun und man darf nicht vergessen, die FDP ist jetzt über einen sehr, sehr langen Zeitraum von 15, 18 Jahren von einem Mann namens Guido Westerwelle geprägt worden. Sowas halt nach, sowas prägt noch immer. Ich will jetzt Guido Westerwelle nicht die Schuld für alles in die Schuhe schieben, aber es fehlt eine positive Einstellung den Menschen gegenüber, ganz massiv in der Bundesspitze der FDP, und das macht sich jetzt bemerkbar und man muss der neuen Bundesspitze da einfach Zeit geben. Wie gesagt, die Strukturen bei der FDP sind intakt, die Basis funktioniert gut und mich erinnert das alles so ein bisschen, ich bin ja nun auch schon ein bisschen länger dabei, an die zweite Hälfte der 90er. War es ähnlich um die FDP bestellt und es gab auch eine lange Durststrecke, aber es ging dann auch peu à peu wieder nach oben. Mhm. Lass uns noch mal beim Gesamtergebnis so bleiben. Deutschland schickt ja jetzt Abgeordnete nach Brüssel aus insgesamt 13 Parteien. Das ist nun sehr viel, weil es die Hürde nicht gibt, aber müssen wir uns darauf einstellen, dass in Deutschland, sagen wir mal, das Angebot an politischen Parteien, die mitmischen, bunter und vielfältiger wird? Also insgesamt gab es da ja in den letzten Jahren durchaus eine Tendenz hin. Da ist immer die Frage, wie nachhaltig und wie langfristig halten sich diese Parteien. Das gilt jetzt aktuell für die AfD und das gilt auch oder galt vor 2-3 Jahren für die Piraten, die gleichen Leute, die damals hochgeschrieben haben und sagen, das deutsche Parteiensystem wird sich nachhaltig verändern, dank der Piraten, die werden eine eigene stabile Kraft sein, da spricht heute bei den aktuellen Wahlen kaum noch jemand drüber. Ja, alle reden über Rechtspopulismus. Die AfD hat ja vergleichsweise bescheiden abgeschnitten, wenn man schaut, was in England, was in Frankreich und anderen Ländern los ist. Ist das eine Entwicklung, die dir Angst macht? Oder sagst du, das ist jetzt halt zur Zeit mal so und in ein paar Jahren spricht keiner mehr darüber? Nein, das muss man, also auf der einen Seite muss man es schon sehr genau beobachten. Das hat aber, ich glaube, in jedem Land sehr spezifische Gründe, warum die so stark sind. In den Niederlanden, die ja hier am Niederrhein direkt um die Ecke sind, sind die Radikalen komplett abgeschmiert. Die wurden ja auch schon als neue Macht in den Niederlanden an die Wand gemalt. Und wie lange sich die AfD oder wie nachhaltig die sich behaupten wird, das wird man auch mal sehen. Das wird man sehr genau beobachten müssen. Und da müssen sich die Parteien, die FDP, aber auch insbesondere die Union, mal in Zukunft stärker mit auseinandersetzen. Das war Bernd Reuter aus Wesel. Bernd, vielen Dank für deine Meinung. Schönen Abend noch und bis bald mal wieder. Ja, schönen Dank für das Gespräch und auf bald. Was folgt aus den Ergebnissen der Europawahlen? Das ist unser Thema heute auf King FM. Und am Telefon begrüße ich einen alten Bekannten. Das ist der Frank Saafeld aus München. Hallo Frank. Hallo Klaus, guten Abend. Ja, früher hat man gesagt, wenn Wahlen sind, ist eins sicher, in Bayern räumt die CSU alles ab. Und jetzt das. Was ist los bei euch? Es hat sicherlich zwei Gründe gehabt, Klaus. Das eine war die extrem schlechte Wahlbeteiligung. Das Wetter war hier auch nicht besonders berühmt. Das ist überall anders, war auch schlechte Wahlbeteiligung und schlechtes Wetter. So anders, ja, in Nordrhein-Westfalen war sie höher, da war noch Kommunalwahl, Baden-Württemberg waren es auch, in anderen Teilen der Republik auch. Aber gut, die Europawahl hat die CSU-Wähler nie wirklich hinter dem Ofen hervorgerufen. Und wenn man natürlich auch als Partei sich sehr kritisch zu Europa äußert, wie die CSU das getan hat, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn die Stammwähler vielleicht zu Hause bleiben. Und ich glaube, das hat auch die Diskussion im CSU-Parteivorstand gezeigt, da ist es ja nicht sehr gemütlich zugegangen, wie man so hörte, dass doch auch viele CSU-Stammwähler mit den doch sehr deutlichen Aussagen der CSU in Richtung, wir erinnern uns an die Fragen, können Rumänen in Deutschland Hartz IV bekommen, dann doch zu Hause geblieben sind, andere Parteien gewählt haben oder vielleicht auch viele gesagt haben, man kann nicht gleich das Original wählen und Parteien rechts von der CSU. Ja, der Satz gilt von Franz Josef Strauß, rechts von der CSU, der Union darf es eigentlich in Deutschland keine Parteien mehr im Parlament geben. Nun könnte ich aber, wenn ich auch politisch gar nicht so interessiert wäre, einfach den Taschenrechner nehmen und mal sagen, CSU minus 8, AfD plus 8, das sind dann die, oder? Das ist sicherlich ein mathematisches Exempel, was nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Aber ich glaube, die Wählerwanderung war auch zwischen anderen Parteien sehr deutlich. Es sind zur FDP welche gegangen, zur SPD zu den Grünen rüber. Ich glaube, die Parteien sind inzwischen einfach auch so durchlässig, weil sie sich ja doch auch ein Lieblingsthema von dir, lieber Klaus, immer mehr annähern, immer mehr in die Mitte links, Mitte rechts rutschen und eigentlich um dasselbe Wählerklientel sich balgen. Und die Bindung an mittelfristige, langfristige Bindungen, dass man sagt, mein Opa hat schon SPD gewählt im Ruhrgebiet, das wähle ich jetzt auch, das ist vorbei. Die Leute orientieren sich doch sehr kurzfristig, was ja auch Umfragen und für Demoskopen immer schwieriger macht. Man orientiert sich wirklich am aktuellen Tagesgeschehen und macht dann wirklich in der Stimmkabine sein Kreuzchen nach vielleicht einer sehr momentanen Überlegung. Und so ging es ja am vergangenen Sonntag eigentlich auch. Ja, aber ist das, ich muss da doch nochmal nachfragen, weil das ist natürlich richtig, wenn du sagst, im Ruhrgebiet war, hieß es früher, man kann da auch einen roten Besenstiel hinstellen und dann wird er gewählt. Und das Gleiche sagt man ja mit dem schwarzen Besenstiel oder dem schwarzen Paar Schuhe von den Bayern auch. Also dieser, ich sag mal, dieser monolithische Block CSU, ja, wo die Leute sonntags hingehen, nach der Kirche, in die Wahlkabine und immer für Mehrheiten sorgen, der bröselt ja offenbar. Es gab ja bei der Landtagswahl, gab es ja die Erholung, wieder absolute Mehrheit der Sitze, haben alle gedacht, ah, Horst, die CSU ist wieder da. Ja, und jetzt dieses unerfreuliche Ergebnis, wo ja auch, ich sag mal, ich glaube, der Abgeordnete oder frühere Abgeordnete Posselt ein paar klare Worte gesagt hat jetzt. Also irgendwie ist so diese natürliche Verbindung CSU und Bayern auch nicht mehr so, wie sie mal war. Ach ja, bei Europawahlen hat die CSU nie wirklich gut abgeschnitten, was man vielleicht verstehen kann, wenn man sich nicht 100%ig oder 180%ig für eine Sache einsetzt und eine Sache geht dann trotzdem wählen, weil wir sind ja eigentlich doch für Europa, vielleicht auch sehr schwer, die Stammwähler zu mobilisieren. Aber ich meine, das Leben ist kein Ponyhof und Demokratie ist auch immer eine Achterbahn. Da geht es mal rauf, da geht es mal runter. Also ich glaube, die CSU hat ihre Lehren daraus gezogen. Es wird sicherlich noch die eine oder andere vielleicht auch personelle Konsequenz geben. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, man hat schon den Knall gehört. Auch hier auf der Nymphenburger Straße. Gehen wir mal ein bisschen weg noch von Bayern zum großen Ganzen. Deutschland entsendet jetzt Abgeordnete aus insgesamt 13 Parteien nach Brüssel. Wir wissen alle, das hängt mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zusammen. Es gibt ein grausiges Urteil, eine völlige Verkennung der Realitäten der Europäischen Union. Ein Bundesverfassungsgericht, wenn ich das einfach mal systematisch anmerken darf, das sagt, Brüssel ist nicht wichtig und deswegen ist es eigentlich egal, wie da gewählt wird, dann braucht man keine 5%-Hürde. Das halte ich schon für sehr, 3%-Hürde für sehr, sehr, sehr, sehr bedenklich, denn wir sehen ja gerade auch an der Auseinandersetzung, wer wird EU-Kommissionspräsident, wie wichtig dieses Parlament inzwischen geworden ist. Da muss ich dann ja an die Gurkenrichtlinie erst noch denken. Ja gut, könnte man natürlich, sag mal, wenn man das genauer betrachtet, auch sagen, das Parlament kann selber wenig tun, kann aber viel verhindern. Und die Frage, ob ein Parlament, was hauptsächlich verhindern kann, ein richtiges Parlament in unserem Sinne ist, ist ein anderes Thema, würde vielleicht auch zu weit führen. Ich wollte nochmal deinen Blick auf die sogenannten Rechtspopulisten werfen. Und zwar nicht nur hier bei uns, sondern in ganz Europa. Da ist ja jetzt doch, sagen wir mal, offenbar eine Bewegung unterwegs von ganz unterschiedlichen Leuten, die aber vor allen Dingen eins nicht wollen, ein starkes gemeinsames Europa. Macht dir das Angst? Die wollen nicht nur ein gemeinsames starkes Europa, sie wollen am besten auch aus dem Euro raus, sie wollen keine Migration, sie wollen am besten alle Ausländer aus dem Land heraus haben, das macht einem Angst. Allerdings, wenn ich mir die Wahlbeteiligung speziell in Frankreich anschaue, die ja teilweise noch schlimmer war als bei uns, und die Franzosen haben auch, ich will das nicht entschuldigen, aber die Franzosen haben traditionell eigentlich immer die Europawahl zu einer Gelegenheit genutzt, der amtierenden Regierung einen auszuwischen, eine Watsche zu verteilen, wie man in Bayern sagt. Das ist in England ganz genauso. Übrigens in Italien ist es nicht passiert. Das spricht für den derzeitigen jungen Ministerpräsidenten, der die Rechtspopulisten abgewehrt hat. In Holland ist Herr Wilders auch nicht da gelandet, wo er gerne gewesen wäre, sondern auch er wie ein zahnloser Tiger als Bettvorleger gelandet. In Österreich ist der Vormarsch der Rechtspopulisten auch nicht so weit gekommen, eigentlich gestoppt worden. Insofern besteht da Hoffnung. Frankreich, das ist erschreckend und ich glaube, viele Franzosen sind am Montag aufgewacht und haben schon, glaube ich, große Kopfschmerzen, Bauchschmerzen bekommen, was mit ihrem Land passiert ist. Und ich glaube, die Parteien in Frankreich werden sich jetzt auch, gut, eine Partei hat noch den Finanzskandal gehabt, wo auch dann der gesamte Vorstand noch zurückgetreten ist am Montag, was ja auch nicht wirklich die Wähler motiviert hat, die traditionellen Parteien zu wählen. Ich glaube, Frankreich muss Aufräumarbeiten leisten und ich glaube, das war ein Wake-up-Call, ein Warnschuss, den die Franzosen auch sehr wohl gehört haben. Ich glaube, es sind einfach Protestwähler, die in England speziell und in Frankreich der Regierung wirklich einen mit auf den Weg Marsch blasen wollten, einen auf den Weg geben wollten. Das wird sich nicht wiederholen. Ich glaube, aber trotzdem, man muss die Menschen einbinden. Man muss die Konsequenzen aufzeigen, was passieren würde, wenn England, wenn Frankreich aus der Europäischen Union austreten würde, wenn die Programmatik, wenn sie dann eine haben, dieser Parteien durchgesetzt würde. Ich glaube, dann werden auch den Wählern in Frankreich und England die Augen aufgehen und sie auch Angst bekommen, was sie da angerichtet haben. Ja, wir werden das gemeinsam, denke ich, oder über Facebook beobachten, wie das alles weitergeht und uns austauschen. Ja. Frank, schön, dass du wieder dabei warst. Alles Gute nach München und bis bald wieder. Vielen Dank, Klaus. Tschüss. Tschüss. Ihr hört die Schwarze Stunde auf King FM, unser Talk Radio, und wir reden heute Abend darüber, was wir für Lehren aus der Europawahl ziehen wollen, wie sich die politische Landschaft vielleicht verändert. Am Telefon begrüße ich Martin Wind aus dem Bayerischen. Hallo Martin. Ja, guten Abend Klaus. Ich nehme an, du hast an der Europawahl teilgenommen? Das habe ich, ja. Und bist du dann zufrieden, wie sich alles so entwickelt? Nein, ich bin nicht zufrieden. Denn ich bin leider Gottes gezwungen gewesen, dieses Jahr eine Partei zu wählen, die leider Gottes nichts ins Europaparlament geschafft hat. Oh, man sollte meinen, sind fast alle drin, die kandidiert haben. Ja, es gibt aber auch noch welche, die sind nicht vertreten. Okay, du sollst natürlich auch jetzt nicht verraten, was es war, aber sag uns doch mal, warum dir das Angebot all der anderen nicht zugesagt hat. Ja, ich bin eigentlich jemand, der früher, ja schon von Kindheit, von Jugend an bei der CDU war. Ich habe in der Jungen Union mit 14 Jahren angefangen und war dann lange Zeit treuer Parteisoldat, habe Wahlkämpfe mitgemacht und habe auch für die Partei gearbeitet. War in Berlin, habe dort für die Abgeordnete, fürs Abgeordnetenhaus in der Fraktion gearbeitet. Und ja, eigentlich habe ich mich da auch immer wohlgefühlt, bis nach der Wende. Und als dann Angela Merkel kam und als dann vor allen Dingen Frau von der Leyen kam, da ist mir die Union immer fremder geworden. Kann man das an bestimmten Themen festmachen oder ist das ja, so eine Grundstimmung? Das ist eine ganz klare Sache. Selbstverständlich an der Familienpolitik. Da hat auch schon Helmut Kohl gesündigt, aber das konnte man halbwegs noch ertragen. Aber inzwischen ist das ja, also unterscheidet sich ja die Familienpolitik, wenn man das überhaupt als Familienpolitik bezeichnen kann, der CDU, in nichts von dem, was die SPD vorschlagen würde. Hm. Die Grünen, die würden nur noch stärker jegliche geschlechtsspezifische Politik auflösen, aber ansonsten ist das ein Einheitsbrei. Es geht darum, die Familie auseinanderzureißen, möglichst schnell die Eltern den Produktionsprozess wieder zuzuführen, damit man Steuerzahler und Sozialbeitrag, Kassenbeitragszahler hat. Und die Kinder werden dann gleichzeitig von professionellen Kräften betreut in der Fremdbetreuung. Und das hat mit Familienpolitik aus meiner Sicht nichts mehr zu tun. Mhm. Und die Schwenks der Kanzlerin in der Energiepolitik, die Nichtrücknahme des Einspeisegesetzes für alternative Energien, die Förderung der Windenergieanlagen und solche Dinge. Also es sammelt sich einiges, wo bei mir so einfach ein gewisser ja, Skepsis gegenüber den etablierten Parteien immer stärker geworden ist. Also insgesamt, und, ja. Also ja, und dann habe ich mich umgeguckt und habe eine kleine Nische für mich entdeckt. Ja, und dann habe ich mich entschieden und habe gesagt, und dieses Jahr mache ich dieses Spiel nicht mehr mit, dass ich quasi das kleinste Übel oder das kleinere Übel wähle, worauf die großen Volksparteien immer spekuliert haben, sondern ich zeige jetzt mal deutlich, ich habe eine Alternative gefunden und ich wähle sie auch auf die Gefahr hin, dass meine Stimme verloren geht. Liegt das vielleicht auch dran, weil es eine Europawahl ist und weil du möglicherweise wie viele Bürger sagst, das ist nicht so wichtig wie eine Bundestagswahl zum Beispiel, da kann man auch mal Denkzettel verteilen? Nein, im Gegenteil. Ich sehe Europa als, ich bin katholisch und ich bin so sozialisiert und ich kenne die Geschichte Europas und da tauchen Namen auf wie Robert Schumann, Konrad Adenauer, De Gasperi. Und die Idee eines großen Europas, eines Vielvölkergemischs, vieler Nationalstaaten, die miteinander ein Europa bilden, das war für mich immer eine großartige Sache. Mhm. Inzwischen hat sich das aber dermaßen ja verselbstständigt und abgehoben. Und meiner Meinung nach ist der Bezug zur Bevölkerung, zu den Völkern und zu den Stämmen Europas dermaßen verloren gegangen, dass einfach die europäische Politikerkaste einfach mal verstehen muss, dass sie so nicht mehr weiterarbeiten kann, wenn sie nicht Zustände herbeiführen will. Ich habe das heute so formuliert. Ich kann inzwischen meine badischen Vorfahren verstehen, die mit dem Dreschflegel nach Karlsruhe vor die Residenz gezogen sind, weil der Kurfürst nicht mehr kapiert hat, was das Volk eigentlich möchte. Ja, ja, aber dann ich sag mal, dann müsstest du doch eigentlich mit dieser Gesamtbewegung, die bei dieser Wahl feststellt war, Stichwort Rechtspopulisten, ja, eine stärker oder in vielen Ländern eine stärkere Bewegung hin zu mehr Nationalstaat, zu weniger Europa, müsstest du doch eigentlich sagen, du hast Verständnis für die, oder? Für Rechtspopulisten habe ich überhaupt kein Verständnis. Nein, aber für die Kritik am real existierenden Brüssel. Ich habe Verständnis für Kritik an politischen Vorgängen in Brüssel. Mhm. muss sich nicht in rechtsnationaler Politik ausdrücken. Ich bin durchaus für die Stärkung der Regionen. Ich bin für eine große Autonomie der Regionen. Ich bin aber auch dafür, dass man zum Beispiel sagt, die Verteidigungspolitik ist eine Sache, die könnte Europa durchaus vereinheitlichen und zusammenfassen. Meinetwegen auch Geldpolitik und wirtschaftspolitische Dinge, Infrastrukturmaßnahmen und solche Dinge. Mhm. Aber warum mir bis ins kleinste Detail, bis in die Glühbirne hinein von Europa aus gesagt werden soll, wie ich leben soll oder wie viel Wasser ich verbrauchen darf, wenn ich meine Klospülung betätige. Mhm. Ja, um Gottes Willen, wo sind die denn vor die Wand gelaufen, fragt man sich da doch. Ja. Man kann ja vielleicht aus dem Wahlergebnis auch ablesen, dass ein gewisses Erodieren bei den Volksparteien in Deutschland stattfindet, eigentlich in anderen Ländern auch. Ja, ich sag mal, die haben SPD und Union haben zusammen nur 51-52%, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Glaubst du, dass das eine Tendenz ist, die sich verstärken wird? In anderen Ländern ist das ja so. Ja, wenn ich sag mal, wer redet noch von der Democrazia Cristiana in Italien? Ja, das sind marginalisiert, viele neue Parteien. Werden wir in Deutschland auch sowas erleben? Oder ist der Deutsche eigentlich, sagen wir mal, viel zu sehr Gewohnheitstier, als dass man so tiefgreifende Dinge tun würde? Also bei allem Ärger über die CDU und über die Damen, die da die CDU in den vergangenen Jahren in Grund und Boden geritten haben, hoffe ich immer noch, dass die CDU erstens ihrem Anspruch, christliche Partei zu sein, endlich mal wieder gerecht wird. Damit könnte sie einen großen Teil konservativer Wähler, die sie jetzt verloren hat, soweit ich weiß, waren sie um die 500.000 mindestens, könnte sie zurückgewinnen, wenn sie sich auf ihre echten Kernkompetenzen besinnen würde. Die Sozialdemokraten sollten vielleicht mal von ihrem Utopienross absteigen und sollten mal wieder versuchen, Vernunft walten zu lassen. Zum Beispiel die Rentenreform hier in Deutschland. Das wird ein Schuss in den Ofen und dann werden wir als jüngere Generation, beziehungsweise meine Söhne werden das bezahlen müssen, was die Frau Nahles da in ihrer Sozialromantik jetzt aufgelegt hat. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, es gab noch eine Partei mit dem Namen FDP, die ist aber so ein bisschen vom Radar verschwunden. Glaubst du, dass die nochmal zurückkommen? Also die FDP ist eine Partei, die meines Erachtens massiv aus den Medien heraus kaputt gemacht wurde. Die Häme, die der FDP entgegengeschlagen ist und die Art und Weise, wie man mit ihrem Führungspersonal umgegangen ist, da wurden keine programmatischen Kritiken mehr gemacht, sondern da wurde ad personam, wurden Leute fertig gemacht. Und das finde ich schon bedenklich. Genauso wie man auch im Vorfeld der Europawahl jetzt versucht hat, die AfD nicht programmatisch inhaltlich kaputt zu machen. Da gab es nur einige wenige Journalisten, die ich kenne, die sich tatsächlich auseinandergesetzt haben, wo ich manchmal gesagt habe, okay, kann ich verstehen. Ja. Die meisten haben diese Nummer geschrieben, Rechtspopulisten, rechter Rand, abfischen, und das geht so nicht. Das ging schon damals nicht, als die Rechtsradikalen in Deutschland nach der Wende Aufschwung hatten, dass man einfach gesagt hat, das ist ein Rattenfänger. Das bringt nichts. Das Volk läuft ein Rattenfänger hinterher, wenn man ihm nicht erklärt, warum der Mensch ein Rattenfänger ist oder warum er falsche Politik macht. Das hat zum Beispiel Claudia Roth nie kapiert, dass man Leute nicht nur anpöbelt, sondern dass man sich mit ihnen inhaltlich auseinandersetzen muss. Mhm. Ja. Und ich glaube, das werden sie jetzt schmerzhaft lernen müssen. Die Grünen haben bei der Europawahl verloren. Die SPD hat etwas zugelegt. Die CDU hat etwas verloren. Die FDP ist nicht mehr dabei, beziehungsweise doch, sie ist sogar. Ja, ja, weil es keine Prozenthürde gibt. Europa ist dabei, haben sie Glück gehabt. Ja. Klar. Ja, aber sie werden lernen müssen, dass sie vermeintliche, dass man wieder argumentativ sich damit auseinandersetzen muss, ja. Ja, das werden sie müssen. Das werden sie lernen müssen. Und das Geschrei, das wir jetzt hören, das Beklagen, dass so Rechtspopulisten, so kleine populistische Parteien so groß geworden sind oder überhaupt es geschafft haben, die Großen aus ihren Pfründen zu vertreiben, das ist wirklich nichts anderes meiner Meinung nach als das Gejammer darüber, dass der Speck nicht mehr so fett ist, den man sich nur teilen kann unter 2 oder 3. Jetzt muss man es mit 5 und mit 6, mit 7 teilen. Ja. Martin, ich danke dir für deine starke Meinung und für deinen Beitrag hier. War ganz spannend und interessant. Und vielleicht hören wir uns mal wieder. Alles Gute, viele Grüße nach Bayern. Danke. Tschüss. Wiederhören. Ihr hört Radio Kling FM, die schwarze Stunde, und wir unterhalten uns über die Europawahlen und die Folgen. Und heute Abend haben wir viele Anrufer aus dem Bayerischen, so jetzt auch aus München, ein alter Bekannter, Stefan Rauhut. Hallo Stefan. Grüß Gott. Ja, was ist denn da los bei euch in Bayern? CSU minus 8%, das kennt man doch gar nicht. Ich denke, Super Horst hat alles im Griff wieder. Nein, also ich denke, das ist ein sehr schlechtes Ergebnis und es wird auch nicht schön geredet. Und es geht jetzt darum zu analysieren, was der Hintergrund ist. Und was ist der Hintergrund nach deiner Meinung? Ich denke, dass der Wahlkampf, so wie er geführt wurde, einfach nicht eindeutig geführt war, wofür man wirklich steht. Man war sowohl dafür als auch teilweise ein bisschen dagegen. Und das kommt bei den Leuten halt nicht wirklich gut an. Ja, nun ist ja das Thema, ich meine, die CSU und auch die CDU sind ja Parteien, die für Europa eigentlich sind. Und nun hat man in der Bevölkerung ja ganz offensichtlich, das zeigen alle Umfragen, so eine gewisse kritische Stimmung. Insofern macht das doch eigentlich Sinn, wenn eine Volkspartei kommt, wenn Herr Gauweiler kommt als CSU-Mann und diese kritische Stimmung auch aufnimmt und versucht zu kanalisieren, oder? Man kann nicht wirklich beides sein. Und letztendlich 43% für die CSU und 8% für eine AfD. Die große Mehrheit sieht eigentlich schon einen Vorteil in der europäischen Integration. Gerade Bayern als starkes Exportland lebt ja auch sehr stark davon. Es kommt aber bei den Leuten nicht gut an, wenn man immer wieder sagt, wir sind für, und dann aber noch das Aber nachschiebt. Und das hat man diesmal zu stark betont. Gehen wir es mal mathematisch an. Die CSU hat etwa 8% verloren, die AfD in Bayern hat etwa 8% gewonnen. Hängt das direkt miteinander zusammen oder verteilt sich das anders? Also ich denke, das ist so einfach geschaut. Die AfD hat in ganz Deutschland 7% geholt, in Bayern hat sie 8% geholt. Die CDU hat aber fast nicht verloren. Die CSU hat stark verloren und man muss einfach feststellen, dass in Bayern die sogenannten Sonstigen einfach überdurchschnittlich stark sind. Mhm. Das sind fast 20% von Parteien, die normalerweise nicht in den Parlamenten werden. Ja, also das, und du meinst, die CSU-Stimmen haben sich dann auch ein bisschen breiter gestreut in Bayern? Also es scheint doch sehr stark zu sein. Also es ist im Wesentlichen natürlich, die Wahlbeteiligung war auch nochmal niedriger als im Rest, weil da eben auch keine Kommunalwahl diesmal waren. Die war schon bis zur Wahlmöglichkeit nach 3 Wahlkämpfen innerhalb kürzester Zeit bestimmt auch ein Thema. Aber wir haben eben einen Freie Wähler überdurchschnittlich stark, ÖDP überdurchschnittlich stark. Das wirkt sich dann schon aus und da wäre es dann zu einfach zu sagen, man ist einfach gegen Europa. Ja, aber nehmen wir das Thema Wahlbeteiligung mal oder nehmen wir das Thema Volksparteien mal, also wenn wir uns ein bisschen von Bayern jetzt lösen. In Deutschland haben die Unionsparteien und die SPD bei dieser Wahl zusammen nur noch knapp über 50% erreicht. Die CDU, CSU haben, wenn man es genau betrachtet, seit es Europawahlen gibt, seit 1979, das schlechteste Ergebnis. So, jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Zum einen, die Leute, die wählen wollen, sind teilweise zu anderen Parteien gegangen. Oder, was natürlich auch eine Theorie ist, eine ganze Reihe von denen sind zu Hause geblieben. Aber zeigt das nicht, dass es eine gewisse Müdigkeit auch gibt in Bezug auf die großen Parteien in Deutschland, dass die Leute irgendwas anders wollen, was auch immer? Also ich glaube, das wird überschätzt. Also die Europawahl ist traditionell eine Wahl, wo Proteststimmen sind. Also wir hatten vor genau 20 Jahren die Republikaner. Mhm. Vor 25 Jahren war es, vor 20 Jahren waren sie dann wieder weg. Ja. Bei Europawahlen sind immer ist die Wahlbeteiligung immer etwas niedriger. Die Protestparteien können relativ gut mobilisieren. Das sieht man ja auch eben letztendlich an der Beteiligung. Die AfD hat letztendlich absolut auch nicht mehr geholt als bei der Bundestagswahl. Mhm. Die Wähler der klassischen, der großen Parteien sind einfach weggeblieben. Das muss aber nicht unbedingt ein negatives Indiz sein. Ja. Wenn die Wahlbeteiligung weiterhin so niedrig ist und wenn zumindest, sagen wir mal, viele Wähler von den Parteien, die ja Europa angeschoben haben und die Europa tragen, das sind ja die großen etablierten Parteien, wenn von denen viele Wähler zu Hause bleiben, gibt es vielleicht auch ein Vermittlungsproblem? Ich meine, es ist ja nicht alles schön bei der EU. Also ganz sicher ist es ein Vermittlungsproblem. Es steht, glaube ich, eine völlige Diskrepanz zwischen der eigentlichen Bedeutung Europas und der Bedeutung der Europawahl. Ja. Da werden letztendlich die wichtigsten Entscheidungen getroffen. Aber die Kandidaten aus dem Europaparlament kennt man eigentlich in der Regel nicht. was nicht an den Personen per se liegt. Also es wird immer vor den Europawahlen gesagt, unsere Kandidaten, die müssten wir eigentlich mehr zeigen. Dann wird 5 Jahre, werden sie dann wieder versteckt und keiner kennt letztendlich die Kandidaten oder die Abgeordneten, die dort die Arbeit machen. Auch da muss man sich mal Gedanken machen, ob das wirklich richtig ist. Ja, das ist ein ganz spannendes Phänomen. Ich war in den Wochen vor der Europawahl mehrfach bei Wahlveranstaltungen verschiedener Parteien und bin jedes Mal nach Hause gegangen und habe gedacht, wow, ja, da wurden Fakten genannt und da wurden die Vorteile mal genannt und man fragt sich dann immer, was machen die eigentlich die 5 Jahre zwischen den Wahlen? Warum erklärt das nicht mal einer? Ne? Ja, sehe ich auch so. Das Europaparlament ist eigentlich ein richtiges, klassisches Parlament, wo Mehrheiten gesucht werden müssen, weil es eben keine festgefügten Koalitionen und Regierungen gibt. Die Abgeordneten müssen über Parteigrenzen hinweg zusammenwirken. Und da sitzen, glaube ich, über die Parteigrenzen hinweg, zumindest bei denen, die es bisher waren, bei den diversen Einzelkämpfern bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher, aber durchaus Leute, die wirklich wissen, was sie da tun und auch wirklich drinstecken. Aber man kennt sie einfach nicht, weil sie nicht in den Talkshop eingeladen sind. Und auch von den Parteien natürlich auch nicht so nach vorne geschoben werden. Ganz klar. Stefan, vielen Dank für deine Meinung. War wieder mal sehr spannend, mit dir zu plaudern über dieses Thema. Und wir beobachten das ja weiter gemeinsam und werden uns sicherlich wieder austauschen. Schön, dass du wieder dabei warst. Alles Gute nach München. Ciao. Schönen Gruß. Tschüss. Servus. Nach der Wahl ist vor der Wahl. So hätten wir diese spannende Sendung heute Abend auch nennen können. Die Stimmen sind ausgezählt, die Parteistrategen machen sich einen Kopf, wie sie sich neu aufstellen wollen, wie umgehen mit dem Endergebnis und mit all den neuen Parteien und Herausforderungen. Ich hoffe, der ein oder andere in den Parteizentralen hat heute auch hier mal zugehört. Das war die schwarze Stunde für heute. Nächste Woche hören wir uns wieder auf eurem King FM Talk Radio. Ich wünsche euch eine famose Woche. Wir hören uns.